Zum 68. Gründungstag der TVRK fand am 8. September im Geschichtsmuseum in der Stadt Dmitrov im Gebiet Moskau von Russland eine Veranstaltung zur Eröffnung der koreanischen Bücher-, Briefmarken- und Kunstgewerbeausstellung statt. An der Stirnseite des Ausstellungsortes hing ein Foto, auf dem sich Genosse Kim Jong-il mit dem russischen Präsident Putin trifft. In der Ausstellung waren die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die Bücher über die stolzvolle Realität von Südkorea und die Handwerke, die von Klugheit und Talent des koreanischen Volkes zeugen, zu sehen. An der Veranstaltung nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in der Stadt Dmitrov. Die Teilnehmer legten am Foto vom Treffen zwischen Kim Jong-il und Putin die Blumensträuße nieder und verneigten sich davor.